Jona-Lied. Ja, ja, der Jona. Das war einer wie so viele. Der tat nicht, was er sollte. Und da hat's ihn geschnappt. Ja, was hat ihn geschnappt? Ich weiß nicht. Das Leben hat ihn geschnappt. Und er war sehr tief gesunken. Ganz, ganz, ganz tief. Aber die Finsternis, die wurde nicht fertig mit dem Jona, der übrigens ein Prophet war. Und der Prophet lag der Finsternis auf dem Magen. Und da hat die Finsternis ihn ausgekotzt. Und im hohen Bogen landete Jona da, wo er hin sollte. Und er dachte, den Umweg hättest du dir sparen können. Und dann tat er, was er sollte. Und es klappte auch mit seiner Predigt in der großen, großen Stadt Ninive. Und Jonas dachte, das hättest du nicht gedacht.